Erster David versammelte viele wichtige Männer in Jerusalem. Sie waren Führer in Israel. Sie dienten dem König. Zweiter David stand auf und sprach, hört mir zu, mein Volk. Ich wollte ein Haus für die Lade Gottes bauen. Ich habe alles dafür vorbereitet. Dritter aber Gott sagte zu mir, du sollst keinen Tempel für mich bauen. Du bist ein Krieger. Du hast viel Blut vergossen. Vierter Gott wählte mich aus meiner Familie. Ich sollte für immer König über Israel sein. Er wählte den Stamm Juda und meine Familie. Er machte mich zum König über ganz Israel. Fünfter, ich habe viele Söhne. Gott wählte meinen Sohn Salomo. Salomo soll König über Israel sein. Sechster Gott sagte zu mir, dein Sohn Salomo soll meinen Tempel bauen. Ich habe ihn als meinen Sohn gewählt. Ich werde sein Vater sein. Siebter, ich mache sein Königreich für immer stark. Er muss meine Gebote gut halten. So wie er es jetzt tut. Achter, jetzt sage ich euch, ganz Israel, haltet alle Gebote Gottes gut. Dann bleibt ihr in diesem guten Land. Eure Kinder bekommen es auch für immer. Neunter, mein Sohn Salomo, kenne Gott. Diene ihm mit deinem ganzen Herzen. Gott kennt alle Gedanken. Wenn du ihn suchst, findest du ihn. Wenn du ihn verlässt, wird er dich verlassen. Zehnter Gott hat dich gewählt. Du sollst ihm ein heiliges Haus bauen. Sei mutig und beginne die Arbeit. Elfter David gab Salomo die Pläne. Es waren Pläne für den Tempel, für die Räume und die Schatzkammern, auch für den Raum der Lade Gottes. Zwölfter David gab auch Pläne für die Vorhöfe und für die kleinen Räume ringsum, auch für die Lagerräume im Tempel. Dreizehnter, er gab Pläne für die Priester und Leviten und für ihre Arbeit im Tempel, auch für alle Geräte im Tempel. Vierzehnter David gab viel Gold für die Geräte. Er gab auch viel Silber für die Geräte, für alle Arbeiten im Tempel. Fünfzehnter, er gab Gold für die goldenen Lampenständer und für die goldenen Lampen. Er gab auch Silber für die silbernen Lampenständer und für die silbernen Lampen. Sechzehnter, er gab Gold für die Tische mit dem Brot. Er gab auch Silber für die silbernen Tische. Siebzehnter, er gab Gabeln, Schalen und Krüge aus Gold. Er gab auch Gold für die goldenen Becher und Silber für die silbernen Becher. Achtzehnter, er gab reines Gold für den Räucheraltar und für die goldenen Engel. Diese Engel breiteten ihre Flügel aus. Sie waren über der Lade Gottes. Neunzehnter David sagte, Gott hat mir alles gezeigt. Er schrieb die Pläne auf. Gott hat mir die Arbeit erklärt. Zwanzigster David sagte zu Salomo, sei mutig und stark. Beginne die Arbeit. Hab keine Angst. Gott wird mit dir sein. Er wird dich nicht verlassen, bis der Tempel fertig ist. 21. Die Priester und Leviten sind bereit. Sie helfen beim Tempeldienst. Viele Leute sind bereit zu helfen. Die Führer und das Volk helfen dir auch.